ihr hört, Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Little Johnny Taylor, John Cameron, Steve Cropper, The Five Royals, Ivory Joe Hunter, Chuck Berry, Little Beaver, Booker T and the MGs, Charles Stepney, Gene Bertuccini und Kenny Poole, Kenny Burrell und Freddie Green, Ed Biggert, Georg Dubowski und Johnny Taylor. Somewhere, just look for me, call me, love me. Johnny Taylor und Little Johnny Taylor war nicht etwa ein und dieselbe Person, die sich zum Anfang seiner Musikerlaufbahn den Zusatz Little verpasste, wie zum Beispiel Little Richard oder Little Milton, die übrigens beide den Zusatz Little zeitlebens beibehielten, sondern tatsächlich um zwei Soulsänger mit unterschiedlichen Karrieren. Johnny Taylor, 1934 bis 2000, war einst Leadvokalist bei einem berühmten Soulstirrers gewesen, einer sehr bedeutenden Gospelgruppe. Später ging er dann zur Plattenfirma Stax und nahm dort unter anderem zum Beispiel die eben gehörte Coverversion des alten Merle Travis-Titels 16 Tons auf. Das war 1967. 4 Jahre davor hatte Little Johnny Taylor Somewhere Down the Line für das Galaxy-Label aufgenommen. Das Little als Zusatz bezog sich nicht nur auf sein damals junges Alter, er wurde 1943 geboren, sondern bezog sich auch auf den Rhythm and Blues-Sänger Little Willie John. Vor Galaxy hatte Taylor für das Swinging Records Label Platten in dessen Stil aufgenommen. Übrigens auf Somewhere Down the Line hörten wir eine klasse Mundharmonika. Wer immer die auch gespielt hat, wusste, wie man das Teil bedient. Bevor wir Steve Cropper aus dem Jahr 2011 von seinem Tribute-Album an die Five Royals hören werden, hat Komponist, Arrangeur, Produzent und Studiomusiker am Piano John Cameron aus Großbritannien das Sagen. Der hatte unter anderem Donovan Sunshine Superman 1966 mitproduziert. 1973 gab es dann Swamp Fever, ein Instrumental. Danach Gitarrist Steve Cropper mit dem Five Royals Song Help Me Somebody. Das Original von den Five Royals von 1953 schließt sich daran dann an. very uncool, low down, dirty, unkind, and very untrue. Now look at you standing there, looking at me all crazy, beat, broke, and shy. You know I didn't miss my water until my well was dry. Kleiner Nachtrag zu Steve Cropper und den Five Royals. Steve Cropper hörten wir schon zu Beginn dieser Folge von Framats Musikalisches Fundbüro als Gitarrist bei Johnny Taylors Version von 16 Tons. Loman Pawling, der Gitarrist, Songschreiber und Arrangeur der Five Royals, war nicht nur ein Vorbild von Steve Cropper, sondern auch in England von Eric Clapton. Nicht nur das, der frühe James Brown orientierte sich mit seinen Famous Flames ebenso an den Five Royals. Wir bleiben in den 50ern, der Hochzeit der Five Royals. Ivory Joe Hunter zelebriert seinen größten Hit Since I Met You Baby. Es folgt Chuck Berry mit zwei nicht ganz so bekannten Aufnahmen. Zuerst How You've Changed von einer Session vom Mai 1957. Angeblich spielte da Lafayette Leak das Piano. Ich hätte bei beiden Titeln auf Johnny Johnson getippt, aber auch auf I've Changed ist dieser nicht angegeben, sondern der Muddy Waters Pianist Otis Spann. Übrigens, How You've Changed von diesem Chuck Berry Lied gibt es eine tolle Version von den Animals. Since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met you, baby, my whole life has changed. And everybody tells me that I am not the same. man. Since I met you, baby, I'm a happy man. I'm gonna try to please you in every way I can. Told me your name. Yes, you've changed. Your kisses don't feel the same. How you've changed our romance to a playful game. First you told me that you loved me and I believed. Then you sold me with a vow that you'd never leave. And now you scold me, caring not how my heart will grieve. The day you told me your name. Yes, I've loved you, thinking you all the while felt the same. And I'll still love you, even though I know you've changed. I have changed, nothing like I used to be. I have changed, darling, nothing like I used to be. When I cared so much for you, I was love blind and I couldn't see. I sat down a many evening with my mind in a total ruin, wondering where on earth you were and what you might be doing. But I've changed, nothing like I used to be. When I cared so much for you, I was love blind and I couldn't see. Waited for you of morning, right behind a sleepless night. But now my eyes are wide open. and I see you wasn't right. Yes, I've changed. Nothing like I used to be. When I cared so much for you, I was love blind and I couldn't see. If you still love me, baby, you're gonna have to come across. We will tee off together, so there will be no loving lost. 'Cause I've changed. Nothing like I used to be. When I cared so much for you, I was love blind and I couldn't see. In der folgenden Dreierrunde treffen wir beim zweiten Titel wiederum auf Steve Cropper, dieses Mal als Teil von Booker T and the MGs. Die steuerten 1968 mit We Got Johnny Wells den Soundtrack zum Blaxploitation Movie, Uptight dazu. Das heißt, Booker T and the MGs waren für den gesamten Soundtrack für Uptight verantwortlich. Vor Booker T hören wir den Gitarristen und dieses Mal auch Sänger Little Beaver mit Joey vom gleichnamigen Album. Das lief in den 70ern unter Miami Sound, obwohl das hier doch eher Soul Blues ist. Zum Abschluss gibt es dann Charles Stepney, Keyboarder, Arrangeur, Produzent aus Chicago, Cadet Records und Chess Records, Gotta Dig It to Dig It. Please, don't please be good to me.

Eigentlich laut Internetrecherche zwischen 5 bis 8 Stunden, allerdings nicht wie wir Menschen am Stück, sondern immer dann, wenn sie bei der Arbeit nachlassen und Regeneration brauchen. Dann klemmen sie sich zwischen 2 Waben und lassen zur Entspannung alle Gliedmaßen baumeln. A Sleeping Bee, so ist der nun folgende, das nun folgende Tonbeispiel benannt. Gene Bertuccini und Kenny Poole an den Gitarren sowie Bassist Bob Bodley erinnerten 1998 an die schlafende Biene, A Sleeping Bee. Thank you. bleibendem Phänomen zwei zusammenspielender Jazzgitarren treu, während Gene Bertoncini und Kenny Poole doch gleichberechtigt in die Seiten griffen, was Begleitung und Melodiespiel angeht, hatten Freddie Green und Kenny Burrell ihre Aufgaben strikt aufgeteilt. Kenny Burrell spielte die elektrisch verstärkte Leadgitarre, Freddie Green die akustische Rhythmusgitarre. Aus den 50er Jahren hören wir den Ostwind blasen, East Wind. Thank you. Wir reduzieren die Besetzung auf Telecaster und Kontrabass. Dafür gehen wir nach Kanada in die späten 70er Jahre. Ed Biggert Gitarre, Don Thompson Kontrabass, A Face Like Yours. Thank you. Fall hatten sich Ed Bickert und Don Thompson verdient. Jetzt kommt Last but Not Least, Georg Dubowski aus Bottrop. Das Stück heißt Heimreisen, rein akustisch und von ihm selbst eingespielt. Das war Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und nun Georg Dubowski, Heimreisen. Thank you.